Unterwegs schloss sich ein Reiterposten nach dem anderen unserem Zug an. Auch wurde jeder Pfahl, an den wir kamen, aus der Erde gezogen und mitgenommen. Hätten wir sie stecken lassen, wären sie vielleicht für andere Leute die Wegweiser ins Verderben geworden. Das musste vermieden werden. Leider konnte ich nicht verhindern, dass sich auch der Herr General mit seinen Begleitern uns anschloss. Er schien mit dem alten Rebel ein Herz und eine Seele zu sein. Ich benutzte die günstige Gelegenheit, etwas mehr über die unglückliche geisteskranke Frau zu erfahren, indem ich meinen Hatatitla neben das Pferd lenkte, auf dem der Vater von Apanatschka festgebunden worden war. Mein roter Bruder ist der Medizinmann der Comanchen? Ja. Hat er nicht vor Beginn des Kriegszuges seines Stammes die Medizin befragt? Die Medizin sagte, dass wir siegen würden. So hat sie gelogen. Die Medizin lügt nie. Denn der große Manitou spricht durch sie. Wenn aber Fehler über Fehler begangen werden, so kann ihr Spruch nicht wirksam werden. Ist mein Bruder ein geborener Naini? Ja. Ich höre, dass du der Vater des jungen Häuptlings Apanatschka bist. Hast du noch andere Söhne? Nein. Lebt die Gefährtin deines Wigwams noch? Sie lebt. Darf ich wissen, welchen Namen sie trägt? Old Shatterhand ist ein berühmter Häuptling. Kümmern sich Häuptlinge um die Squaws anderer Leute? Warum nicht? Für einen roten Krieger schickt es sich nicht, fremder Weiber zu gedenken. Ich bin kein roter, sondern ein weißer Krieger und habe mit deinem Sohn die Pfeife der Freundschaft geraucht. So empfinde ich Teilnahme für seinen Vater und auch für die, die er seine Mutter nennt. Es braucht dich also nicht zu befremden, dass ich gern ihren Namen hören möchte. Von mir wirst du ihn nicht erfahren. Hau! Du bist Tibotaka? Uff! Und sie ist Tibovete. Hast du meinen Wawa Derek gekannt? Das ist mein Myrtenkranz. Uff, uff! Von wem hast du diese Worte gehört? Etwa von Apanatschka? Nein. Hüte dich, sie weiterzutragen. Warum? Könnten sie für dich gefährlich werden? Du wirst keinen Laut mehr von mir hören. Ich weiß erst mal genug. Ich werde dir später sagen, seit wann du Tibotaka bist. Jetzt verlasse ich dich. Ich hielt mein Pferd an und ließ den ganzen Zug an mir vorüber. Winnetou und Old Shatterhand ritten am Ende der Kavalkade. Ich schloss mich ihnen an. Apanatschka war bald hier, bald dort. Er schien sich mehr als Aufseher, denn als Häuptling seiner Comanchen zu betrachten. Gegen Morgen kam er zu mir herangeritten und gab mir ein Zeichen, dass er mit mir sprechen wolle. Wir blieben bis außer Hörweite zurück. Ich ritt zu dem Medizinmann, der mein Vater ist. Er war sehr zornig über dich. Du weißt zu viel über Tibotaka, wie ihn meine Mutter nennt. Sich selbst nennt sie Tibovete. Noch vollständiger, Tibovete Ellen. Du hast auch das von Wawa Derek und vom Myrtenkranz gewusst. Der Medizinmann war ganz außer sich darüber. Warum? Soll niemand davon wissen? Nein. Diese Worte sind Zauberworte. Sie gehören zu den Geheimnissen der Medizin. Auch ich kenne ihre Bedeutung nicht. Hat dir meine Mutter selbst diese Worte gesagt? Ja. Uff, das darf der Medizinmann nicht wissen. Er schlägt sonst meine Mutter. Ein Krieger ist zu stolz, sich an seinem Weib zu vergreifen. Er aber schlägt sie jedes Mal, wenn er diese Worte von ihr hört. Du könntest sie aber auch von einem unserer Krieger erfahren haben, die sie alle oft hörten. Sonderbar. Du hast das Kalumet der Bruderschaft mit mir geraucht. Glaubst du, dass ich es gut mit dir meine? Ich weiß es. Willst du mir also ganz aufrichtig antworten? Frage mich. Liebst du deinen Vater, den Medizinmann? Nein. Aber du liebst seine Squaw, deine Mutter. Sehr. Liebt sie ihn? Das weiß ich nicht. Sie flieht ihn, weil ihre Seele von ihr gewichen ist. Ich war noch ein kleiner Knabe, als sie ihre Seele verlor. Der Medizinmann ist ein Naini? Nein. Hat er das gesagt, so hat er gelogen. Achte jetzt auf meine Frage. Hat er Freunde unter weißen Männern? Oder hütet er sich vielleicht vor einer Begegnung mit ihnen? Nicht mehr als andere rote Männer. Warum? Erlaube mir, mein Freund, über einen Verdacht noch zu schweigen, der in mir aufgetaucht ist. Du bist sein Sohn. Wie mein älterer Bruder will. Darf ich jetzt eine Frage aussprechen? Hat dir meine Mutter nicht gesagt, dass du über ihre Worte schweigen sollst? Allerdings. Und doch hast du zu meinem Vater davon gesprochen? Weil ich dachte, er müsste sie ohnehin kennen. Einem anderen hätte ich sie nicht verraten. Ich spreche zwar eure Sprache, aber was man unter Thibaut und Ellen zu verstehen hat, ist mir unbekannt. Weißt du es? Nein. Sonderbar. In keiner Sprache der roten Männer kommen diese Worte vor. Aber ich muss ihre Bedeutung noch herausbekommen. Hüte dich vor dem Medizinmann. Er hat es nicht gern, wenn man sich zu viel um ihn kümmert. Ich werde deine Worte beherzigen. Jetzt etwas anderes. Leben die Comanchen wirklich in Frieden mit den Kriegern der Chickasaws? Ja. Aber bei ihren Weideplätzen am Red River leben nur einige hundert Krieger unter ihrem einzigen Häuptling. Es ist Mba, der dort vorn neben dem seltsamen weißen Mann herreitet. Na, du meinst den General Douglas. Höre, Apanatschka, ich möchte unauffällig über diesen General einiges wissen. Sprich also mit Mba, dem Wolf, und suche zu erfahren, wie er mit dem weißen Mann zusammengetroffen ist, wohin dieser will und was er treibt. Apanatschka wird so mit Mba sprechen, dass er mir alles erzählt, ohne dass ich ihn zu fragen brauche. Schon nach einer halben Stunde kam er zu mir zurück. Ich habe nicht viel erfahren. Der Häuptling Mba weiß auch nicht, was der General ist und was er treibt. Er hat ihn und die drei Bleichgesichter unten am Toya-Krieg getroffen und ihnen versprochen, sie durch den Llano Estacado zum Red River hinüberzuführen, wo sich die weißen Männer bei den Chickasaws von dem Wüstenritt auszuruhen gedenken. Wohin sie dann weiterreiten wollen, konnte mir Mba auch nicht sagen. Hat ihm der General eine Belohnung versprochen? Ja. Drei Gewehre, dazu Pulver und Blei. Das ist alles, was du erfahren hast? Ja. Eigentlich hatte ich gar keinen triftigen Grund, mich nach dem sogenannten General zu erkundigen. Aber bei Leuten, denen ich nicht traue, pflege ich mich stets über ihre Verhältnisse und Absichten zu unterrichten. Das hat mir schon oft Nutzen gebracht. Auch in diesem Falle sollte es sich später herausstellen, wie wertvoll eine solche Kenntnis sein kann.